Wir sind die Wölfe. Ja, und dann lass uns noch mal reden, uns Wölfe, über die abgelaufene Saison, die so geil war. Glaube ich, die viertbeste in der Vereinsgeschichte gewesen. Das darf man echt immer nicht vergessen. Weil wenn man bedenkt, wie wir angefangen haben, ja klar, aus zweimaliger Relegation kommt, vor der Saison, also das war schon keine Skepsis mehr, das war Grabesstimmung. Also auch, ne, und ich weiß nicht, wenn ihr euch da zurückerinnert, wie war es für euch? Also wie groß war eure Zuversicht auf die Saison? Na, eigentlich ging bei mir einigermaßen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Ende der letzten Saison hat es ja für mich eigentlich ja schon angefangen. Also da habe ich ja schon was Leben sehen in der Mannschaft. Nicht nur ich denke mal, jeder konnte das eigentlich da schon sehen, dass da was passiert und welche Möglichkeiten eigentlich da sind. Von daher war ich für diese Saison eigentlich gar nicht so pessimistisch von vornherein. Heißt nicht, dass ich sage, wir werden definitiv Europa schaffen. Ja, aber für mich ist das jetzt nicht ganz überraschend, dass man da oben mal landet. Es kann halt schnell gehen. Gibt es da genug Beispiele und ständig solche Beispiele. Das stimmt, aber was für dich? Na, ich hatte so das Prinzip Hoffnung. Also ich dachte mir, es ist ein Schmattke da. Das war auch das Einzige, glaube ich. Ja, es ist ein Schmattke da, jetzt ist ein Schäfer da. Muss besser werden. Ja, viel ja, schlechter wäre es ja auch nicht gegangen. Dieser Tausch so mit Ginczek, dass der kam und das bei Weghorst, okay, da hatte ich überhaupt keine Ahnung von dem Spieler, das wusste ich. Das ist zu dem Zeitpunkt nicht, was uns da erwartet. Das ist auch aber geil, dass den keiner irgendwie auf der Rechnung hat. Ja. Ne? So ein technisch starker Spieler, ne? Das ist für mich echt vom Scouting her, muss ich auch mal sagen. Chopin. Ja. Champignon. Ja, aber dann kommen wir doch mal rein. Ich meine, wir sind gestartet mit einem richtig schlechten DFB-Pokalspiel. Da kann sich auch keine Sau mehr dran erinnern. Elversberg im Saarland. Hat man ja schon mal ein gutes erstes 1, Pokalspiel. Haben wir 1-0 gewonnen. Ich glaube, da hat Daniel Ginzig auch das Tor gemacht, wenn ich mich da richtig entsinne noch. Und ja, da war schon alle gesagt, dagegen, was waren die Viertligisten, Drittligisten und so weiter. Das geht ja schon wieder gut los. Ja. Ich glaube, 2015 DFB-Pokal, jetzt sind wir, glaube ich, mit dem Elfmeterschießen gestartet. Ja, ja klar, aber das sind natürlich so Sachen, wo du denkst, so, oh, ja. Also mich hat es dann, also ich strahle einen Grundoptimismus aus, ja, ein Stück weit. Aber das Spiel war gruselig. Ich kann mich doch wieder erinnern. Hast du schon verdrängt. Das habe ich verdrängt. Ja, ja. So, sehr geil, ja, was das angeht. Also das sind so Sachen gewesen. Ich wollte gerade nochmal nachgucken, ob wer das Tor gemacht hat. Ich glaube, Ginczek stand da gerade. Genau, so, ja, 1-0. 1-0 Tor durch. Oben, Ginczek köpft Wolfsburg eine Runde weiter. Überschrift. Ah ja, sehr schön, genau, da hast du vollkommen recht. Knapp mit 1-0 haben wir da gewonnen. Und ja, und danach zwei Spiele gegen ja, den deutschen Vizemeister, Schalke. Erstmal Schalke, das Veltins eingeschenkt. Ja. So, genau. Ja, Veltins gibt es nur auf Schalke, ja, hatte ich auch mal. Vor allem, das war ja auch, fand ich, gleich kurios. Ne? Da hatte Schalke dann, ich glaube, eine rote Karte, Nastasic oder wie er hieß, hatte eine rote bekommen. Kurz danach hat Weghorst eine rote bekommen. Ja, genau, das war so diese doppelrote Karte. So, da, und dann kriegen wir einen Elfer, also Schalke kriegt einen Elfer 5 Minuten vorm Ende zum 1-1 und Ginczek macht dann 94. Minute das 2-1. Ja, ich glaube, wir sind auch das sehr enttäuscht. Das war echt geil. Gewesen nach dem Elfmeter, weil die haben ja nicht wirklich eine große Art. Eben, die haben eine Scheiße gespielt. Und dann hat auch keiner gedacht, dass das Ding dass wir das tatsächlich zwingen. Und da hat man schon so gesehen, okay. Und vor allen Dingen dann auch in dem nächsten Spiel gegen Leverkusen, wo man eigentlich auch immer schlecht ausgesehen hat, dass man da mit einem ungefährdeten, souveränen und auch spielerisch guten 3-1 so einen Gegner dann im gegnerischen Stadion dann auch mal dominieren kann. Leverkusen meinst du? Ja, absolut. Ne? Wir haben das Ding eigentlich, und wir waren ja in den Rückstand, wenn ich mich richtig erinnere. Wir waren in Rückstand und haben das Ding gedreht. Also das war schon ein Bombenspiel. Ich weiß noch, dieser Kopfball von Weghorst und dann hat er sich da so, das war ja dann so eine Pose, die dann lange durch die Medien ging, wie er dann dort so quasi, wie er sich quasi gefreut hat bei seinem Siegtreffer. Ja. Also letztendlich war es eine, das Spiel gegen Hertha, das 2-2, was wir ja eigentlich auch, ja, sag mal, gezwungen haben zum Unentschieden. Ja? Das war ja auch so ein Ding in der Nachspielzeit. Ne? Also du kriegst ja in der Nachspielzeit diesen dämlichen Freistoß, wo du gedacht hast, so unter der Mauer durch, ey, sag mal, gibt's das? Der ist wieder typisch VfL. Das ist schon wieder der alte VfL. Das ist ja so, ich hatte an das Gladbach-Spiel der Saison vorher gedacht, wo die uns auch verlieren. Ne? Ja? So, wo du die unnötigen Punkte verlierst, weil du ja auch besser warst gegen Hertha eigentlich. Ja, ja. Und dann zwingt quasi im Gegenzug Brooks und Memedi zwingen dann quasi noch das 2-2. Da hast du gesagt, cool, 7 Punkte nach 3 Spielen, Top-Start, was das angeht. War aber schon der erste große Fehler von William, der zum Tor führte. Ich glaube, das war wieder im 16er ein Elber da produziert. Einfach eben gegen Hertha diesen schlimmen Fehlpass gespielt. Oder, den Fehlpass. Willst du sagen, ohne wem wären wir in der Champions League? Ja. Nein, ich bin... Nein. Ich habe mir dann nochmal... Er hat uns ein paar Dinge gekostet, obwohl er trotzdem ein Spieler ist, den ich gerne mag. Aber er hatte halt so die ersten 20 Spieltage. War auch sehr umstritten, auch immer bei den VfL-Fans, wenn man das so gelesen hat. Ganz klar. Ja, klar. Aber du hast natürlich auch wenig Alternativen gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also du hast einen guten Auftakt gehabt, guten Saisonauftakt, ja, muss man ganz ehrlich sagen, 7 Punkte hatte ich gerade schon gesagt. So, und dann kam so eine Delle, wo wir dann gegen Freiburg, wo du gedacht hast, ach Freiburg, wir sind ja da noch davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich wieder so im hinteren Tabellendrittel oder Mitte oder wenn wir um den 10. Platz rumspielen, habe ich ganz viele VfL-Fans gehört, gesagt, aber 10. werden, dann wäre doch super, was das angeht, aber so, dann hast du drauf, musst du aber Freiburg schlagen zu Hause und dann vergeigst du das Ding aber hoffnungslos mit 1-3, wo uns Streich da auch massivs ausgecoacht hat, glaube ich. Das war ein ganz starkes Spiel von den Freiburg, wie ich ja gesehen habe. Weil viel mehr als die 3 Tore hatten sie auch nicht an Torchancen. Richtig, gehabt, ne? Unwahrscheinlich effektiv, klare Kiste. Aber das war so ein bisschen so eine Initialzündung in die negative Richtung, fand ich. Und zwar so ein Punkt, gerade auch was fürs Umfeld, da kippte das dann schon wieder. Hast du dann schon wieder gesehen, so, gegen Freiburg, jetzt steigen wir wieder ab, beim Relegation spielen wir wieder und so weiter und so fort. Da wurde viel gemotzt nach dem Spiel auf Toilette. Da wurde sehr viel gemotzt, aber auch im Nachgang. Und dann muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da kam eine Phase, die echt, das ging eher nach unten von der Tendenz her. Du hast dann unentschieden gespielt gegen Mainz, so ein grottiges 0-0, hast gegen Gladbach da 2-2 gespielt zu Hause, was jetzt auch nicht zwingend nötig gewesen wäre. Wobei das Gladbach-Spiel schon wieder echt ganz positiv war. Ja. Also gegen Mainz war dann eher schon wieder in Anführungsstrichen Oldschool VfL, wo du dann schon die Chancen eigentlich hast, aber machst du da nicht. Hast wenige Chancen, machst die nur nicht mal. Ja. Aber diese Phasen waren immer, fand ich, ziemlich kurz, wo man zwar Angst hatte. Ja, aber ich geb dir ein Stück weit recht, aber mir kam das sofort immer wieder in den Kopf, Alter, wenn du da unten nicht reinrutschen willst, dann musst du diese Heimspiele gewinnen. Und vor allen Dingen, wenn du die Möglichkeit waren ja da auch gegen Gladbach, das Ding da zu gewinnen. Und die Mannschaft, die auch sehr viel investiert hat in so einem Spiel, und da trotzdem, es war eine, Stichwort Lenny-Serie, das war eine der Spiele, wo du mehr gelaufen bist und nur unentschieden gespielt hast, in Anführungsstrichen. Ja, also das... Aber wie gesagt, da hat man so immer noch diese latente Angst gespürt. Scheiße, wenn man die Heimspiele gegen Freiburg verlierst, dann gewinnst du gegen Gladbach nicht, gegen Hertha unentschieden. In Mainz gewinnst du nicht. Also was willst du denn so? Und dann kam diese Spirale. Bremen verloren, Bayern verloren. Dann fährst du zittrig nach Düsseldorf. Ja, wobei du ja gegen Bayern, Stichwort William, eigentlich ein gutes Spiel gemacht hast, und dann durch dumme individuelle Fehler das Ding vergeigst, was das angeht. Also musste auch nicht sein. Gut, haben verdient dann letztendlich auch gegen Bayern verloren. So, und dann kommst du zittrig nach Düsseldorf, die eigentlich eine gute Rolle gespielt haben als Aufsteiger, wenn du so willst. Als Tabellenzehnter, wer hätte das gedacht? Ja. So, und die rockst du dann 3-0 weg. War aber auch eher eine Kampfesleistung. Genau. Das war jetzt dann wahrlich nicht spielerisch toll. Da war ich auch sogar im Stadion. Es war echt nicht. Ich auch. Ja, zufällig, ne? Zufällig, ja. Ja, das war ein hartes Spiel. Da waren viele Fouls und das war also technisch nicht schön anzusehen. Aber wir haben dann irgendwie beim Elfmeter und dann auch so schöne individuelle Aktionen. Ich glaube, Ricardo hat ein schönes 2-0 geschossen. Also zum Glück war Düsseldorf da noch nicht so stark, wie sie erst später wurden. Auf jeden Fall meinte ich das damit, diese Unkonstanz, die ja Labbadia dann auch immer so ein bisschen, sag mal, als gegeben hingestellt hat, sagte, ja, wir sind halt noch nicht so weit. Aber diese Mischung aus Hoffnung, jetzt geht's wieder aufwärts und dieses, scheiße, nee, bestimmt, das geht doch wieder schief. So in dieser Gefühlswelt haben sich die VfL-Fans bewegt. Was man dann auch gesehen hat, dann gewinnst du in Hannover im Pokal relativ ungefährdet mit 2-0, verlierst sehr unglücklich gegen Dortmund, ja, wieder ein Heimspiel. Na gut, wurde das gut gegen Dortmund. Elfer nicht gekriegt und so. Und dann das schlimmste Spiel für mich in der Hinrunde in Hannover. Also das schlimmste Spiel. Das schlimmste Spiel für mich. Spiel. Das bitterste, ja, genau. Also ja, wo ein 5-1 für uns verdient gewesen wäre. Aber auch nur aufgrund der zweiten Halbzeit, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, also ja, aber das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, Alter, was für Spiele willst du gewinnen in dieser Saison, wenn nicht das? Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging, aber da bin ich echt rausgegangen aus dem Stadion und habe gedacht, Ja, und ich habe mich da wirklich wieder bei William aufgeregt, weil das war dann schon der dritte massive Fehler, der zu einem 2-0-Gegentor geführt hat. Ne? Das war ja auch wieder Foul von William, habe ich nur notiert. Na, ja, gab einen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit. Ja, ja, ja, das war eine Katastrophe. Ne? Also da wäre ich durchgedreht, weil du warst eine völlig überlegene Mannschaft und du machst den Gegner stark durch individuelle Fehler. Und was man auch sagen muss, dadurch ist das dann wieder auch so ein Stück weit gekippt. Und wenn man in den Verein sich ein bisschen reingehorcht hat, und ich hatte neulich den Kollegen Thomas Hiete ja zu Gast vom Kicker, der hat das dann halt auch nochmal bestätigt, aus seiner Sicht, da wurde dann schon mal sehr genau darüber geredet, ob das denn so weitergehen könne. Also sprich, da haben wir eine Trainerdiskussion bei so einer Geschichte. Also das sind so Sachen, nach so einer Entwicklung. Ich meine, ich kann ja noch mal gucken, wo wir da standen auf dem nach diesem Spieltag, weil das war so ein Part. Das ist sehr gefährlich gewesen, so diese Entwicklung. Und nach dem 11. Spieltag, das war dann ja dieses Spiel, das unsägliche 2-1 oder 1-2 in Hannover, da warst du auf einmal 12 da, mit 3 Punkten Vorsprung auf Hannover und der Relegation. Und Leipzig vor der Brust. Hoffenheim vor der Brust. Frankfurt vor der Brust. Ja, genau. Richtig. Also da weiß ich noch, wie der Arsch bei vielen auf Grundeis gegangen ist. Und wer, ich habe es jetzt hier für euch nicht rausgesucht, hätte ich vielleicht nochmal machen sollen, aber gönnt euch den Spaß und lest euch mal die Wolfsblog-Kommentare in dieser Zeit durch. Da waren sie alle scheiße, da waren sie alle doof, da waren sie alle, da konnten sie alle nichts. Da musste Labbadia weg, Schwatke weg, Schäfer so halb weg. Nee. Magath weg, alle weg. Aber die ganze Mannschaft taugt nichts. So. Da sieht man mal, wie so dieses Spannungsfeld, was ich eben gerade sagte, zwischen Himmel hochjauchzend und wir steigen eh ab. Ja? Ich plädiere ja immer dafür, für das Maß halten, für auch das Ganze ein bisschen nicht übertreiben halt, ne? Sowohl nicht in die eine als auch in die andere Richtung. Auf die Leistung gucken und nicht immer nur aufs Ergebnis. Ja. So, für mich ist es jetzt den Phrasenschwein. das ist so. Ich finde, es gibt ja viele Leute in dem Stadion, das ist Emotion, das gehört dazu. Wenn ich im Stadion bin, dann ärgert man sich über Dinge. Aber wenn man dann wirklich mit ein bisschen zu Hause sitzt und was schreibt, ein bisschen nachdenkt, und man muss ja beim Tickern auf dem Handy auch mal ein bisschen länger nachdenken, oder physikalisch dauert es ja länger, als wenn man spricht, da kann man ja auch ruhig mal sein Köpfchen anstrengen und mal, wir ärgern uns in dieser Zeit über die Trolls, die alles gleich schnell kommentieren, und gerade in so einem Blog bin ich schon der Meinung, dass man da sich durchaus mal ein bisschen zusammenreißen kann. Aber ich glaube, genau dann hat es eigentlich so angefangen, dass man gesehen hat, was für eine Mentalität in der Mannschaft eigentlich steckt. Weil dann kam eben Leipzig. Genau, das ist 0. Dann quasi die dritte Phase gewesen in dieser Hinrunde. Nach dem guten Start, der Durststrecke in der Mitte, und dann kam eine Sahne-Endserie. Ja. Immer wenn du eigentlich so eine Krisenphase hast, dann musst du irgendwie eigentlich über dreckige Siege, musst du dir Selbstvertrauen holen, um dann irgendwann auch spielerisch wieder zu überzeugen. Gegen Leipzig haben wir nicht spielerisch überzeugt, aber wir haben Dreck gefressen. Das hat man richtig gesehen. Einer ganz große Worte, finde ich, ist da aufgefallen, fand ich, Elvis. Ja. In dem Spiel gegen Leipzig. Beste Saisonspiel. Der hat da fast gar nicht gespielt vorher und hat da großartig gespielt gegen Leipzig. Haben dann auch mehr oder minder verdient gewonnen, 1-0, sage ich mal. Sie hatten selber nicht viele Chancen gehabt, aber Leipzig auch nicht. Riesenverletzte Liste halt auch gehabt, wo dann die Leute reingekommen sind, wie Rex Bijai oder Perwan war ja auch so ein Beispiel, die das dann gerissen haben oder vorne auch dann. Ne? War taktisch auch, finde ich, eine gute, super Leistung von Leipzig. Da haben wir uns damals noch mit einem Freund unterhalten, weil er meinte, ja, Leipzig hatte ja fast nur den Ball. Also ich weiß nicht, ob gegen Leipzig, also der Ballbesitz war definitiv auf der Seite von Leipzig. Aber das war gefühlt wie eine taktische Marschroute. Die haben sie bis zum 16er gelassen, aber danach war nichts mehr. Mhm. Ich kann mich bei dem Spiel zu Hause gegen Leipzig an vielleicht zwei Chancen erinnern, wobei eine davon schon ziemlich klar war. Das war's. Und gegen Leipzig, ganze 90 Minuten, die so vom Tor zu halten, fand ich schon stark. Also Ballbesitz Leipzig 54%, kann ich nochmal okay. in diesem Spiel. Ja. Ja. Aber klar, aber dann ging diese Mega-Serie los, wo man dann auch Frankfurt, wo man nicht die bessere Truppe war, ja, wo Frankfurt ja sehr viele Chancen hatte, ja, aber dann, wo man sich ja. reingebissen hat, super, super Spiel gemacht hat, ja. den Gegner dann mit auch der Stirn gegen Frankfurt. Bitte? Der ordentlich die Stirn geboten. Genau, wo sie, auch dreckig. Wo ich jetzt noch die Fernsehkommentare oder die Kommentare, ja, da kommt die Büffelherde und die macht die Wölfe platt und so ein Kram, der ganze Scheiß Gelaber. Mhm. Was da, ja, im Gegenteil, auf Augenhöhe. Auf mehr als das, ja. Ja, genau. Mhm. Also das war schon sehr beeindruckend. Dann, ja gut, gegen Hoffenheim 2-2, was auch ein bisschen aus meiner Sicht unglücklich war. 2-1 geführt. 2-1 geführt, ja. Und dann, ja, Pechvogel, ne, dann gut, muss man, glaube ich, mit leben, oder sagen wir, konnte man zu dem Zeitpunkt auch mit leben. Und dann hast du halt die Mannschaften geschlagen, die du schlagen musst, wenn du da unten nichts zu tun haben möchtest, mit Nürnberg, Stuttgart und Augsburg, und eine super Serie hingelegt hast bis Weihnachten, wo du dann die Hinrunde abgeschlossen hast auf Platz 5 und dann auch schon, ja, mit 27-22 Toren, ja, das war so mehr durchwachsen, also mit das schlechteste Torverhältnis unter den ersten 7 da gehabt. Also da waren so Mannschaften wie Frankfurt, Leipzig sowieso, auch Gladbach, die ja dann auch Dritter waren. Das weiß ja keiner mehr zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Da hast du das Gefühl gehabt, ja, geil. Also jetzt werden wir mit dem Abstieg, glaube ich, nichts mehr zu tun haben. Also wenn wir die 11 Punkte, die brauchst du ja nicht, ja, mhm. sondern die fünf bis sieben Punkte, die wirst du irgendwie noch holen, ja, in den ausbleibenden Spielen. Das, glaube ich, war dann so war, glaube ich, so mein Brustlöser. Und dann hast du aber auch gedacht, ah, geil, jetzt können wir, vielleicht geht ja sogar noch mehr. Und dann kommst du aus der Winterpause und vergeigst gegen Schalke da. Auch nach der Saison, ne? Also das ist ja wieder Fehler, unnötige William, wieder Fehler, William, wieder ein Elfmeter, den Caligiuri reingemacht hat. Also ich bin ein William-Fan, ne? Ich will nur mal zeigen in diesem Rückblick, dass wir wirklich, dass er da wirklich eine schlechte Phase hatte in der Hinrunde und noch am Start der Rückrunde. Ne? Okay. Ja, das auch. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man dann das nächste Spiel, was du eigentlich sang- und klanglos verloren hast gegen Leverkusen, ich meine, klar, die haben eine Sahne-Rückrunde gespielt. Leverkusen muss man auch mal anerkennen. Lief ganz gut bei denen, ja. Wieder Fehler, William. Ja, ja. Das, zum 0-1, Elfmeter. Ja, ja, das klar. Ist jetzt zwei Spiele hintereinander. Dann hast du halt keine Chance oder kommst fast kaum rein. Ja, und dann aber auch wieder so ein Kampfspiel mit einer sehr, sehr guten, wo dann William mal eine Pause gekriegt hat, wo er Verhaag gespielt hat. Ja. Mhm. Der hat dann die Seite einfach zugemacht gegen Hertha und dann hast du dir das rausgekämpft, auch dieses Spiel. Das ist dreckig, wie du vorhin gesagt hast, Basti, 1-0, dann auch mal nach Hause geritten. Ja. Aber das war auch so ein Punkt, wo du dann gedacht hast, so, jetzt kommt dann eine Phase, wo es eigentlich wieder besser laufen sollte. Klammern wir das Leipzig-Spiel DFB-Pokal mal aus, weil danach kam eigentlich ein Spiel, dieses verrückte Spiel 3-3 gegen Freiburg, Wahnsinn. Wo du eigentlich das Ding aber gewinnen musst. Ja. Also da beißt die Maus keinen Faden. Das ist mit das Spiel, wo ich mich neben Hannover, über das Hannover-Spiel am meisten ärgere in dieser Saison, weil du das eigentlich ganz klar, ich war ja auch da, hab's kommentiert für Wölfe Radio Arena Live, das kriegst du serviert, dieses Spiel auf dem Silbertablett, und hinterher kannst du froh sein, wenn das Ding nicht auf 4-3 verlierst. Ja, einmal in Führung, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Das ist so ein Ding, dann gewinnst du gegen Mainz relativ souverän und dann gewinnst du mal so ein Spiel wie gegen Gladbach, ja, wo die ja auch 90 Minuten auf ein Tor gespielt haben. Mhm. Ja, das mit einer unwahrscheinlichen Effektivität. Vielleicht ein bisschen Glück gehabt, selber noch, dass die ja nicht so getroffen haben. Aber genau, die waren halt mega blind, so wie wir gegen Hannover, ja, Anführungsstrichen. Ja. Ja, und trotzdem haben wir dann die richtigen Zeit auch die Tore gemacht, glaube ich. Ja. Und das war nicht so zu erwarten. Also da die Gladbacher haben zum Glück vorne und hinten gepatzt. Genau, die haben in dem Spiel 58% Ballbesitz gehabt. So, und was für mich dann der Schlüssel zum Spiel war, war auch, dass die Wolfsburger VfL 55% Zweikämpfe gewonnen hat. Also sehr, sehr stark ist und 5 Kilometer mehr gelaufen sind als Gladbach. Also ja, die haben ein großartiges Tor auch von Gerhard. Ja, ja, kann mich auch gut daran erinnern. Ja, ja. Ja. Voll getroffen, die Kugel. Ja, ja. Ja, ja. Einfach mal reingebremst. Ja, ja. Und zwei schöne Böcke von dem Torwart hier. Ja, vom Sommer, ja. Von der Abwehr. Wo der Memedi da zweimal eigentlich identische Schnitzer genutzt hat. Genau. Ne? Ja. Also das war sehr, sehr schön. Dann kam so ein Spiel gegen Bremen, was du eigentlich auch gewinnen musst. Die Kacktor da von Kruse, das hat mich nur geärgert. Ja, und dann die Klatsche von München mit dem 0-6, wo ich gedacht habe, ausmachen bitte. Wovon sprichst du? Ja, genau. Nein, also ich würde mal sagen, das Spiel gegen Bayern, da kamen wir halt zur Unzeit. Die haben da in dem Moment gewittert, dass sie noch deutscher Meister werden können. Und so sind die halt ins Spiel gegangen. Da können wir uns auch bei Yugi bedanken, weil er nämlich kurz zuvor unsere Nationalspieler da degradiert hat. Oder? Also da kam viel zusammen. Sie konnten da ranriechen. Die konnten die Hummels, Boateng und Müller-Geschichte kam da noch mit rein. Und da ist dieser zu dem Zeitpunkt noch schlafende Riese Bayern München, ja, die sich da, das war ja eigentlich, das Wolfsburg-Spiel war ja zwischen Liverpool, was du da in Liverpool verloren hast, unentschieden gespielt hast, und dann aber gegen Liverpool dann die Woche drauf wieder schon sich drauf konzentrieren musstest. Das hat mich somit auch sehr geärgert, dass man da so als Häppchen wahrgenommen wurde, so, was man die Bayern mal eben so verputzt haben im Vorbeigehen. Vor allen Dingen interessanterweise, diese Saison haben wir immer vor den Bayern-Spielen irgendwelche medialen Geschichten gehabt. Vor dem ersten Spiel, das war diese legendäre PK von unseren Freunden Hoeneß und Rummenigge. Die Grundgesetz-PK. Die Grundgesetz-PK, ja. Das ist ja, und jetzt war es dann wieder das Thema mit den Nationalspielern. Also ist schon. Wir kamen immer zur Unzeit gegen die Roten. Ja, und ja, bei dem Spiel haben wir sicherlich auch unser Vereinsmotto zu Hause liegen gelassen irgendwie. Ja, da war gar keine Leidenschaft und keine Arbeit und was weiß ich nicht. Was war. Ja, und dann kommst du wieder und musst eine Reaktion zeigen. Und das hat, glaube ich, die Mannschaft in dieser Saison ausgezeichnet, dass sie in den entscheidenden Momenten dann, glaube ich, tatsächlich auch eine Reaktion gezeigt hat. Ja. Einen sehr, sehr guten Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Nach Anfangsschwierigkeiten, was auch so ein bisschen sich durchgezogen hat durch die Saison, dass du am Anfang des Spiels immer häufig Schwierigkeiten hattest, richtig reinzukommen. Als ob du dich erstmal justieren musstest, auf den Gegner ein bisschen einstellen. Ja, so als ob die gar nicht vorbereitet gewesen wären, habe ich so manchmal den Eindruck gehabt. So, als ob sie das Bier erstmal zu spät getrunken haben, damit sie die gucken können. Genau. So, dann haben wir 5-2, die dann weggelascht mit der ersten Wechhaus-Gala, was das angeht. Dann sehr unglücklich verloren bei Borussia Dortmund mit dem 0-2. Ja. Und danke nochmal an den Schiri, der die Mauer von uns da auf die Südtribüne platziert hatte, dass der ja auch dann durchschießen konnte. Ich weiß noch, da waren wir ja, ne, Basti, bei dir auf der Terrasse haben wir das Spiel geguckt und da bist du aufgestanden bei dem Ding und hast gesagt, kann ich mir nicht angucken, die Scheiße ist eh drinne. So, in dem Moment, wo der Alka-Seltzer sich das Ding da hingelegt hat, ja, gut. Muss man, glaube ich, abhaken, weil danach gab es dann sozusagen einen Pflichtsieg gegen Hannover 96. War jetzt eine gute Leistung von Renato Steffen, kann ich mich erinnern. Aber, ja, großartige Leistung. Ja, sehr gute Leistung, ja klar. Aber auf alle Fälle war das aber ein Sieg, den du einfahren musstest. Hannover abgeschlagen, ganz hinten, ja, muss man sich drüber unterhalten. Also das muss man mal. Und dann, Steffen als Kopfballungeheuer, ne? Ja, gut, das zeigt auch die machen, Qualität von Hannover 96. Also, kann er aber auch, nicht umsonst hat er den später ja auch noch hinten links aufgestellt, weil er das eben auch kann. Er kann hochgehen und Kopfbälle gewinnen. Oh ja, ist ne? ja recht. Ja, jetzt schön. Der hat eine unwahrscheinliche Sprungkraft. Und ja, vor allen Dingen ist er auch ein ganz total netter Kerl. Übrigens überhaupt auch Renato Steffen ja auch nicht so lange da, aber wenn ich ihn und jetzt auch dann den Kollegen Perwan mal stellvertretend nehme, wenn ich mit denen unterhältst, das ist einfach nette Menschen. Also wirklich, das freut mich, dass solche Menschen für den Verein, wo wir hier so viel investieren, auch rein an Freizeit und so weiter, dass die für den Verein spielen, weil die freuen sich da zu sein, die sind nett zu dir, das ist nicht arrogant oder Spielermillionäre oder sonst irgendwas. Kann ich an dieser Stelle halt auch nochmal sagen, auch für die Fans, die da naturgemäß nicht so dicht dran sein können, aber wenn ihr die mal trefft, ich glaube nicht, dass die irgendwie sagen, ich bin privat hier oder so. Das passiert, glaube ich, nicht. Was beim Golf. Beim Golf. Ja, nach Hannover, da hast du dann auch wieder gedacht, dass so dieses. Deswegen steht das diese Phase beim VfL auch dieses Hoch und Runter, ja, da wo dann auch ich sag mal, dann auch bekannt gegeben worden ist in dieser Phase, dass Labbadia nicht weitermacht. Das war ja genau zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann auch gedacht habe, na, ob der die Saison überhaupt noch zu Ende macht. Ja, wissen ja die Gesetzmäßigkeiten, hat er die Mannschaft noch im Griff? Wissen wir alles nicht. Gibt es dann Negativeffekt, Positiveffekt? Keine Ahnung. Aber der hat die Mannschaft zusammengehalten, bis auf dieses komische Leipzig-Spiel. Wo ich wirklich sage, Das war nix. Das war wirklich, das, also da auch wieder der Punkt, ne? Kein Einsatz richtig, keine Leidenschaft. Leipzig hat da wirklich eine sehr durchschnittliche Leistung gereicht. Wobei man von allem 30% zu wenig. Ja, von allem 30% zu wenig. Und ja gut, muss man aber auch sagen, Leipzig auch eine Spitzenmannschaft, bestätigt jetzt wieder, DFB-Pokalfinale werden sie spielen. Ja. Alles so Sachen, kommt ja nicht von ungefähr, ungefährdete Champions League-Quali geholt. Das ist schon eine Truppe, da kann man mal verlieren, aber nicht so, fand ich. Man kann aber auch mal einen Punkt holen. Ja, aber dafür haben wir, glaube ich, den Tag, da kann ich auch gerne nochmal reingucken in die Analyse, ja, aber ich glaube, den Tag, da haben wir, glaube ich, wenn es hochkommt, keinmal aufs Tor geschossen. Nein, ich muss leider... Nicht ganz, also 2-3 Chancen haben wir da gehabt, meine ich. Also ja, aber man muss schon sagen, die Leipziger sind uns also im Moment einfach nochmal einen Schritt voraus. Das muss man einfach mal klar sagen. 21-6 Torschüsse für Leipzig, Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Und das ist so ein Punkt. Ne? Also auch eine Passquote durch dieses Mörderpressing von Leipzig vom VfL 69, da ist 80 eigentlich ein richtiger Wert. Das heißt, da hat ja, glaube ich, Tisserand noch irgendwie auch Außenverteidiger gespielt, wo man auch gemerkt hat, stark ersatzgeschwächt, was die Truppe, haben wir ja eben schon gesagt, sehr gut kompensiert hat in Summe gesehen, aber in dem Fall ging das halt komplett nach hinten los und ja. Da war ja wirklich bester Mann unser Torwart und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, vor allem, wenn du 2-0 verlierst und der beste Mann der Torwart ist. Ja. Aber dann, wie gesagt, haben wir ja dann noch Eintracht Frankfurt, die so ein bisschen Europacup-müde gewesen sind. Die Spiele, die wir dann in der Hinrunde gewonnen haben mit Leipzig und Frankfurt, haben wir einmal verloren jetzt und gegen Frankfurt glücklich noch einen Unentschieden geholt in der letzten Minute, wobei das auch ein Spiel ist, was du eigentlich gewinnen musst. Da war wirklich einfach Pech. Da war viel Aluminium. Da war viel dabei und wenn du das geholt hättest, dann hättest du tatsächlich noch über höhere Weihen auch nachdenken können. Ja. Da hat mich aber der Fanboykott auch ein bisschen genervt, so, das muss ich ehrlich sagen. Aber das ist nicht Thema vielleicht für jetzt, aber bei so einem wichtigen Spiel und diese Montagsgeschichte. Diese Montagsgeschichte da, wo wir wirklich eigentlich ein schönes Abendspiel hatten. Klar ist es für die Auswärtsfans immer kacke, ist ja auch schon entschieden, dass es wegfällt, aber da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber gut. Das ging dir auf die Eier, ne? Ging mir auch ja, Eier, weil die dann ja auch von dann noch geworfen haben. Ja, genau. Ja, also es war, wie gesagt, rein vom Sportlichen an dieser Stelle sind wir da, haben wir uns 2 Punkte zu wenig geholt. Die haben wir uns dann aber in der Woche drauf, wobei hat keiner so richtig mitgerechnet, dass wir in Hoffenheim 4-1 gewinnen. Ja. Und das war auch so ein Punkt, Beispiel für schlecht reinkommen in die Partie. Mhm. Da hast du halt wenn du Pech hast, liegst du nach 12 Minuten 2-0 hinten. Ja. Mit dem dummen Elfer da. Und der dann hätte aber auch schon 2-2 stehen können. Ja, ja, genau. Ja. Die ersten 2 Minuten, die hält er super da, der Baum. Ja. Und dann ist er die letzte Graupe da im Tor, ja, was das angeht. Also das war auch so ein Wahnsinnsspiel, wo man, um jetzt mal overall zu sagen, wie viel Spaß der VfL Wolfsburg gemacht hat. Ja, nicht nur, weil man gewonnen hat, sondern die Art und Weise und das Spektakel drin. Und ich weiß nicht, wie viel das Spektakel das tatsächlich war, auch in dieser Saison. Ja, wo man wirklich gesagt hat, das gucke ich mir gerne an. Ja, also nicht umsonst ist der VfL Wolfsburg ja auch das meistgezeigte Team in der Sportschau gewesen in dieser Saison. Ach, die haben am meisten, ja, haben sie gemacht, ja, weil Bayern und Dortmund immer abends gespielt haben. Da hat man sich dann halt vom popligen Rest, was der VfL dann halt war, die Besten halt rausgesucht. Aber grundsätzlich, natürlich, da waren auch spannende Sachen mit dabei und ganz, ganz tolle Spiele auch unter anderem dieses 4-1 in Hoffenheim, wo alle dann hinterher auch megamäßig gestrahlt haben. Ja, ein Pflichtsieg gegen Nürnberg war glanzlos. Stuttgart haben wir vorhin. Schlitzohr Memedi fand ich. Schlitzohr Memedi, ja. Übrigens auch Memedi, auch so eine interessante Entwicklung, der ja so ein bisschen als, ich sag mal, Unterschiedsspieler in Erscheinung tritt. Also das ist der Typ, den kannst du immer irgendwie anspielen, der hat irgendwie was, der hat was Besonderes drin in seinem Spiel. Ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass er eigentlich zum ersten Mal richtig seine Leistung zeigen kann, seitdem er beim VfL ist. Also vor bei seiner Station in Leverkusen, aber Freiburg, ne? Ja, da war auch ganz gut, aber ich denke mal, das ist nochmal ein Niveau höher und da sticht er auch noch, was das Offensivspiel angeht, doch noch mit heraus. Gefühlt finde ich auch, dass durch diese gute Formkurve, die Memedi zeigt, irgendwie der Mali auch besser geworden ist, weil Mali ist ja vom Spielstil Spiel auch einer, der so einen Unterschied mal machen kann. Der hat Ideen, die nicht jeder hat, der macht und so. Und seit jetzt die ganze Formkurve hochging, war auch der Mali bei seinen Einwechslungen immer effektiv. Mhm. Also ich finde, so schwer der Stand für ihn hier auch vielleicht ist, ich finde den stark. Ich würde auf den weitersetzen. Aber, der kann nochmal unheimlich wichtig sein, der nächste. Das meine ich ja. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf, genau. Wenn wir auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Aber zu Memedi noch den einen Satz. Ja, der hat aber auch immer mal ein paar Durststrecken, möchte ich mal sagen, drinne, wo der Künstler sich eine Auszeit nimmt, habe ich so den Eindruck. Ja, da fehlt es dann manchmal so ein bisschen am Durchsetzungsvermögen. Also das Leipzig-Spiel sei da wieder mal genannt, oder wo man, wenn er dann auch körperlich angegangen wird, dass es ihm dann nicht mehr so viel Spaß macht, Fußball zu spielen, habe ich so den Eindruck. Aber er hat natürlich ein paar Sachen auch drinne, so die, wo man nicht zwingend mit rechnet, ja, und tritt auch eigentlich sehr gute Standards. Naja, Stichwort das 1:1 gegen Frankfurt in der letzten Minute und so, hat auch wichtige Tore gemacht. Deswegen, also Memedi, auch so ein Spieler, der mich positiv überrascht hat, auch in dieser Saison, ja, was das angeht. Ja, und dann kamen noch die Spiele gegen Stuttgart und gegen Augsburg, haben wir, glaube ich, ausführlichst bekakelt, dass das Stuttgart für den Arsch war und Augsburg überragend dafür. Und damit war die Saison, die der VfL Wolfsburg abgeschlossen hat, ja, fast perfekt, hätte ich jetzt fast gesagt, auf Platz 6 mit 62 geschossenen Toren und 50 reingekriegten. Klar, das ist das 8-Tore-Ding zum Schluss. Das schön, das Ganze natürlich nochmal. Ja. Okay, nach der Hinrunde war noch Fünfter. Was lief also falsch? Ja. Ich sag dir, was falsch lief. Bayer Leverkusen lief falsch. Mhm. Ja, die haben halt nochmal mega mäßig Gas gegeben. Das kann man halt daran erkennen, dass Leverkusen in der Rückrunde Dritter gewesen ist. Ja, also noch vor Borussia Dortmund. Und in der Hinrunde sind sie Neunter gewesen. Also das war schon ein ordentlicher Marsch, den die da hingelegt haben. Die Werksklub-Kollegen in Anführungsstrichen. Hat sich der Trainerwechsel tatsächlich bewährt. So, damals haben wir auch das alle nicht so ganz verstanden. Aber wie gesagt, 16 Siege eingefahren. Wow, also 8 Auswärtssiege, glaube ich, waren es. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte gewesen. So stark war der VfL auch sehr selten in seiner Bundesliga. Und 26 Punkte auswärts. Ja, 29 zu Hause. Das muss man auch erstmal machen mit 55 Punkten. Und da dann relativ sicher in der Europa League, Bremen 2 Punkte dahinter. Das hätte nochmal knapp werden können, wenn man da jetzt vergeigt hätte. Aber unterm Strich eine sehr, sehr souveräne Leistung, tolle Leistung des VfL Wolfsburg in dieser Saison. Ja, ich glaube, wir sind alle zufrieden. Wenn ich nochmal kurz meinen William rausnehme, der hat 6 kapitale Spiele entscheidende Fehler, würde ich es mal nennen, begangen. Aber nach seiner Denkpause, so ab dem 20. Spieltag, kam keiner mehr dazu. Ja. Also keiner, der wirklich... Ein Spieler, der sich weiterentwickelt hat und gegen Hoffenheim ja auch massiv geglänzt hat. Ja. Zum Beispiel, also, das unterstreicht das, glaube ich, nochmal auch die Mannschaft, die sich dann in der Zusammenstellung gefunden hat, immer mehr über die Saison und unter anderem dann letztendlich dann auch für die viertbeste Saison, glaube ich, war es in der Geschichte des Vereins, gesorgt hat. Auf dem Weg nach Europa. Ja, und jetzt sind wir da in der Europa League und ich bin sehr gespannt und freue mich auch sehr darauf, wie es dann ausgehen wird. Nicht nur, wie der VfL Wolfsburg mit der Dreifachbelastung dann umgehen wird, wie der VfL sich bei den Donnerstagsspielen unter der Woche präsentieren wird, die Mannschaft das hinbekommt. Letztendlich müssen wir auch, glaube ich, darauf gespannt sein, was denn auch noch möglich ist, insbesondere um die Mannschaft zu verstärken. Und da hat sich ja nach dem Spiel gegen Augsburg auch Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter geäußert, seines Zeichens ja VW-Finanzchef, VW-Finanzvorstand. Und der hat dann nochmal, wenn wir gleich nochmal drüber reden, sein Fazit gezogen auf der einen Seite und was das jetzt bedeutet, diese Teilnahme am europäischen Wettbewerb und was dann letztendlich auch von VW vielleicht noch kommt. Gehen Sie nicht davon aus, dass der Goldregen losbricht. Nee, wir haben einen Plan und den wollen wir umsetzen und die Mannschaft weiterentwickeln, so wie es diese Saison ja auch gelaufen ist. Ja, Sie haben ja gesehen, wir haben ja ein paar wirklich tolle Ergänzungen gemacht in der Mannschaft. Die haben ja auch bewirkt, dass wir dort stehen zusammen mit den anderen und so werden wir den Weg weitergehen. Wir haben unsere Budgets, das weiß die Truppe und ich glaube, wir haben eine starke Mannschaft und die muss jetzt ganz gezielt noch ergänzt werden. Wir sind ja dabei, auch Verträge entsprechend anzupassen. Wir machen keinen Blödsinn, keinen Wahnsinn. Wenn sie Europa spielen, brauchen sie einen entsprechend breiten Kader, das ist klar. Aber wir haben auch ein klares Konzept und das ziehen wir durch. klares Konzept und das ziehen wir durch, Wolle. Was heißt denn das jetzt, wenn du da mal zwischen den Zeilen liest? Naja, ein Finanzvorstand, der kann ja mit Geld umgehen. Und ich glaube, wenn die ein Konzept haben und auch vor allen Dingen auch formulieren, dass sie einen breiten Kader brauchen, dann werden sie an dem Kader auch noch was ändern. Das ist der Punkt. Also er hat gesagt, wir machen nichts Wahnsinniges, es wird der Geldregen nicht losbrechen. Aber die brauchen einen breiten Kader. Da weißt du doch schon, was du wohl. Also, ja. Aber das Konzept, noch was ist ja, kommen, das Konzept ist ja nicht, dass wir jetzt nochmal richtig reinkloppen in die Mannschaft, nochmal viel bessere Spieler holen, weil wir jetzt Zweiter werden wollen, Erster werden wollen. Nee, die haben ja auch, das Konzept zeigt ja das an, warum wir Schmadtke geholt haben, warum wir Marcel Schäfer haben, dass man eher Kontinuität reinbringen will. Das heißt, insofern passt das schon. Du musst natürlich Geld in der Hand nehmen, wenn du ergänzen willst. Das heißt, du brauchst ja eigentlich eher gleich starke Spieler. Das heißt, du trittst ja den vor Schieben ein, den jetzigen Spielern, wenn jetzt welche holst, die als besser eingestuft sind. Ja, das kann schon mal an der Mentalität wieder kratzen. Das hat ja uns auch ja. nicht gut getan in der Vergangenheit. Richtig. Und ich denke mal, das ist dann das Konzept aber auch. Ja, du musst halt jetzt breiter aufgestellt sein. Eine dezente Rotation brauchst du natürlich immer in der Mannschaft, dass alle gut bei Laune sind. Weißt du ja gar nicht, wie Glasner spielen lässt. Also rotiert er viel oder rotiert er nicht viel? Nein, ja, aber das sind empfehle so Sachen, ich ne? ihm aber. Also es ging jetzt darum, von wegen, wo unser Eigentümer, wo Volkswagen jetzt vielleicht hingeht und sagt, die Leistung stimmt jetzt wieder, VfL macht Spaß, hat er auch gesagt in dem Interview, der Frank Witter. Und tolle Leistungen von den ganzen Beteiligten. Also ne, da ist man auch von Volkswagen-Seite wieder sehr zufrieden, was das Aushängeschild, das sportliche Aushängeschild angeht. Und man hat gesagt, okay, wenn die Leistung jetzt wieder stimmt, dann machen wir. Also dann wird doch bestimmt ein bisschen der Geldbeutel aufgehen. Das ist so meine Interpretation, was natürlich dann nur hilfreich sein kann, glaube ich. Ja, wenn man sich überlegt, welche Spieler im Gespräch sind und wie das aussieht. Also ich glaube, die werden sich auch eine Grenze gesetzt haben, dass sie sagen, wir wollen jetzt nicht mehr so eine spektakulären Käufe oberhalb 20 Millionen haben oder Gehaltsgefügen sprengende Sachen. Ich meine, die hätten ja theoretisch auch Brand verpflichten können für 25 Mille, aber ich will nicht wissen, was der in Dortmund für Geld verdient. Also, was der für ein Verdienst hat dort monatlich. Und das wird VfL nicht machen. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. Nee, sagen ja auch Schmadtke und Schäfer immer wieder, dass sie da entsprechend auch drauf achten. Und vor allen Dingen achtet die jetzige Führung auch viel mehr darauf, passt der Spieler zum VfL Wolfsburg, was ja für mich eigentlich das Hauptkriterium mittlerweile ist. Die haben sich sehr genau, die gucken sich sehr genau an, passt ein Spieler wie Roussillon nach Wolfsburg, passt ein Spieler wie Weghaus nach Wolfsburg, passt ein Spieler wie Ginzek nach Wolfsburg und so. In dieser Kategorie. Und passt das auch preislich? Also ja, klar, das ist finanziell so. Ja? Aber natürlich, wie wir jetzt gehört haben, also Geld scheint ja offensichtlich da zu sein. Die Frage ist, macht man Blödsinn oder macht man keinen Blödsinn? Macht man eben keinen mit, sondern macht es vernünftig und will auch eine vernünftige Rolle spielen und will ja nächstes Jahr das wieder bestätigen. Also man will ja wieder unter die ersten sechs und nicht wir jetzt ja nicht nächstes Jahr 14. werden. Und wir sehen, und das ist so die nächste Geschichte, wo ich euch mal fragen wollte, ist so ein bisschen Bammel, dass im VfL das so ähnlich geht, wie eventuell wie Eintracht Frankfurt. Am Ende massivst die Luft raus, dann können sie auch von Glück sagen, dass sie in die Europa League gekommen sind. Friedi Bobic hat ja gesagt, die Europa League hat uns die Champions League Quali gekostet. Also das ist schon kräftezehrend, was da jetzt auf den VfL wartet. Da kommen wir zu dem Punkt, wenn ich kurz antworten darf, da kommen wir zu einem Punkt, die Frankfurter, die haben natürlich wirklich dort einen Jovic und einen Rebic und eine Sturmfront. Sturmfront ist auch eine schöne Bezeichnung. Die natürlich wirklich, wo das ganze Spiel auf die ausgelegt war. Die haben zwar untereinander ein bisschen rotiert, aber lass die beiden ausfallen, dann ist Frankfurt nicht mehr das, was sie sind. Weggehen. Oder weggehen. Ne? Und das ist natürlich schon so ein... Es war eine Riesenüberraschung, dass Frankfurt da hingekommen ist. Und ich glaube, die waren noch nicht aufgestellt, um sowas... eigentlich, um so weit zu kommen. Also das ist ein mahnendes Beispiel für den VfL auch ein Stück weit. Ja, ein mahnendes Beispiel. Oder auch ein positives Beispiel im Sinne von, was möglich ist, wenn du den Wettbewerb ernst nimmst und dich davon anlegst. Aber halt dich nicht auf ein, zwei, drei Spieler fokussieren, denn wenn die wegfallen, dann hast du es international und auch national, dann hast du es deutlich schwerer, ne? Als einen breiten Kader. Also wir können besser gewappnet sein, dadurch, dass wir, glaube ich, eher ein sehr ausgeglichene Qualität haben in der Mannschaft. Ne, und das gilt es halt zu bewahren. Und dann kannst du auch sowas überstehen. Oder viel besser überstehen. Ne, Bayern München ist das gewohnt, so zu spielen. Die haben kein Problem damit. Und das zeigen auch so dann noch ganz gute Leistungen. Und wir können jetzt von Glück sagen, dass die Vorbereitung normal ablaufen wird, weil wir ja durch den sechsten Platz qualifiziert sind und keine Quali spielen müssen für die Gruppenphase in der Europa League. Das könnte uns auch nochmal in die Karten spielen, auch für die vernünftige Vorbereitung entsprechend. Zum Schluss... weil wir natürlich dann sehr in die Glaskugel gucken müssen oder gucken können nur, weil wir gar nicht wissen, wie der neue Trainer ist, was kommt noch an Neuzugängen, wer verlässt uns auch noch. Ja, Gila Vogi hat verlängert, super Zeichen, Roussillon verlängert, also die spielen auf alle Fälle nächste Saison nochmal international mit uns, Vegas wird bleiben. Elvis hat, ja klar, aber Elvis, glaube ich, stand auch nicht zur Debatte, auch als ich ihn im Interview hatte, das ist ein ganz bodenständiger Junge, der hat Bock auf Wolfsburg, der will hier gar nicht weg, glaube ich, also da muss schon echt ein mega Angebot kommen, dass der sagt, also von sich aus, glaube ich, sagt er nicht, ich lasse jetzt hier Family, Freunde hinter mir und den Verein und ins Gegenteil. Nach der Karriere kann er Platzwart machen. Ja, ja. Wie auch immer. Aber das glaube ich nicht. Also so ist der, also kommt er mir jedenfalls nicht vor, dass er so gepolt wäre. Aber so what? Weil wir halt ganz, ganz viele Unbekannte noch haben, frage ich jetzt mal zum Schluss noch anders. Was sind eure drei Punkte, die erfüllt sein müssen, damit der VfL Wolfsburg in der kommenden Saison eine ähnlich erfolgreiche spielt wie diese? Kondition. Ganz klar, haben wir ja schon mal am Anfang gesagt eigentlich und das muss bestehen bleiben. Das ist ja die Grundlage dann dafür. Mhm. Eine gewisse Flexibilität eigentlich für die einzelnen Spiele. Das heißt, nicht immer auf Ballbesitz vielleicht beruhen und wenn es dann nicht so gut läuft, dann muss man auch mal ein bisschen umdenken und dann vielleicht mal eher dreckige Siege einfahren, so wie wir es diese Saison auch schon gezeigt haben. Dritten Punkt. Ein dritter Punkt ist, dass wir halt auch allgemein jetzt vielleicht diesen Spirit aus dem letzten Spiel auch rein fantechnisch und stimmungstechnisch mit in die neue Saison rübernehmen. Also dass schon auch, dass das Stadion wieder voller wird, dass die Stimmung wieder noch besser wird, dass das auch immer ein Schlüssel ist, finde ich, für eine erfolgreiche Saison. Diese Saison hat sich Wolfsburg natürlich wirklich durchgekämpft, auch wenn das Stadion manchmal... ja, überschaubar war, also was heißt überschaubar, also so schlimm wollen wir es nicht machen, aber es war schon halt anders als in den Jahren zuvor und da würde ich mir wünschen vom Umfeld her, dass da zum einen vom Verein mehr für getan wird oder vielleicht noch mehr für getan wird, zum zweiten aber auch ja, von den Leuten, die ins Stadion gehen und eben nicht so grummelig sind und vielleicht diesen Podcast gehört haben und rückwirkend gesehen haben, dass viele Spiele dann auch wirklich gut gelaufen sind und wo das Ergebnis vielleicht nicht immer optimal war, aber wir haben rund 80% der gefühlt jetzt 80% der Spiele oder der Punkte, die wir geholt haben, die waren auch allesamt voll verdient. Oder andersrum gesagt, wir haben viele Spiele auch verloren, die extrem unglücklich waren. Sei es die Dortmund-Spiele, Hannover, da haben wir einiges auf dem Zettel. Also unterm Strich, ich würde mich freuen, wenn da auch von der Fanseite, die wirklich toll sind, aber nicht so schnell das Gegrummel kommt. Das nervt mich nämlich am meisten, wenn gepfiffen wird. Also für mich sind es gezielte Verstärkungen. Insbesondere, was ist, wenn Roussillon ausfällt? Warum für den linken Verteidiger muss es einen Plan B geben? Wir brauchen noch einen Stürmer, weil Wout Weghorst hat 34 Spiele gemacht. Das geht nicht. Normalerweise, ja, schaffst du normalerweise nicht. Ginczek ist auch mal relativ das heißt, wenn du Pech hast, ne, oder da mal eine Sperre droht, da bist du aus meiner Sicht zu dünn aufgestellt. Jetzt hast du klar Felix Klaus, aber das ist für mich kein Spieler in dieser Kategorie, ja. Weg aus Ginczek. Wenn du so spielen lässt, wenn Glasner mit dem 4-3-3 operieren lässt oder halt mit Außenspielern eher, dann sieht die Sache vielleicht nochmal anders aus. Dann kommst du vielleicht so hin. Also dann würde aber Ginczek nicht spielen mit Weg aus. Ich finde die beiden da bockstark vorne, aber so. Und das Zweite ist, wo wir das Thema gerade gehabt haben, für mich ist der Bock ganz entscheidend. Die Leute, nicht nur das Umfeld, sondern auch die Spieler müssen Bock haben, insbesondere auf Europa. Denn wenn wir so auftreten wie, ich sag mal, wie Leipzig oder so, denn das so mehr lästig war als sowas und eben nicht das zu einem Fest machen wie Frankfurt, dann, also nicht nur das ganze Fußball-Deutschland da uns guckt und natürlich die Vergleiche herangezogen werden, dann wird es könntest du da sehr, sehr negativ, eine sehr negative Folge von dieser Europa League-Qualifikation haben, was ich sehr, sehr schade finden würde. Weil wir müssen, glaube ich, da ansetzen und sagen, diese Strahlkraft wieder zu entwickeln, ey, wir spielen in Europa, wir haben da Bock drauf, wir sind da voll dabei, das ist unser Wettbewerb und wir versuchen da alles Mögliche auch letztendlich rauszuholen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der dann auch wieder auf das Umfeld ausstrahlt. Ich meine, was der VfL jetzt für eine Chance hat, Hannover abgestiegen, Braunschweig in der Versenkung, ja. Bleibt in der Versenkung. Magdeburg abgestiegen. Ja, Hamburg, Hamburg bleibt in der auch zweiten Liga. Auch so. Das heißt, du hast eine unwahrscheinliche, kannst eine unwahrscheinliche Strahlkraft hier entwickeln mit einer guten Saison, die nachhaltig dann vielleicht auch wieder auch in dem Bereich Fan ausstrahlt oder in die Fanschaft, sagen wir es mal so. Und ich glaube, die Frankfurter haben uns auch in dieser Saison wirklich Spaß bereitet in der Euroleague, wo wirklich viele auch geguckt hatten. Und vielleicht kann man das auch mitnehmen, so dieses Erlebnis halt, dass auch die Euroleague Spaß macht zum Genau, das muss das, ja? Das Ding sein. Das meine ich mit Bock. Ja. Ja, und da geht es sowohl um die Spieler, da geht es um die Verantwortlichen, die das immer wieder auch gebetsmühlenartig betonen müssen. Und da geht es natürlich auch um die Fans, die das als Festtag auch dann begreifen und als, na, ich will nicht sagen als Ehre, aber als, erinnert euch an die letzten 2 Jahre, um da den ganz großen Bogen nochmal zu schlagen, was hätten wir dafür gegeben, in diesen Sphären da mitzuspielen? Und wenn ich dann wieder so Sachen höre, ja, aber so gegen Käbele oder was weiß ich was, ja. Also es geht halt nicht, dass du im Halbfinale gegen Chelsea anfängst. Also es muss uns bewusst sein. Ich gehe ja zum VfL, weil ich den VfL sehen will. Also das ist mir jetzt erstmal egal, wer der Gegner ist. Ja, ich gehe nicht wegen des Gegners zum Stadion. Ja, es geht darum, geht um die eigene Mannschaft und deswegen auch an der Appell nochmal an alle Beteiligten. Seid euch dessen bewusst, man wird auf uns sehr schauen. Glaube ich ziemlich sicher. Und wir haben eine sehr, sehr große Chance und sehr, sehr große Gelegenheit aufgrund der Gegebenheiten, wie sie momentan da sind, nicht nur im Verein, sondern auch drumherum, durch die günstige Gelegenheit, haben wir eine günstige Gelegenheit, uns da weiter zu verbessern. Und das sollten wir wahrnehmen, liebe Freunde. Einen Punkt habe ich noch, bevor wir dann zu Ende sind. Ich würde mich freuen, wenn wir dem Wout Weghorst mal ein Fangesang widmen in der neuen Saison. Ja, das will ich nochmal ganz kurz am Ende der Sendung mitgeben. Also wenn der Capo zuhört oder wenn die Fangesänge anstimmen, das hören. Ich würde zum Beispiel gerne das, was wir das beim letzten Spiel mal gemacht haben in der Nordkurve, dieses Hey, ho, ne? Dass man das umtextet auf Weghorst. Also das passt von den Silben, das passt von dem Ton. Also überlegt euch das mal, ob das nicht was Schönes wäre oder ob ich sehe dich schon auf dem Zaun mit dem Megafon. Ich sehe dich schon auf dem Zaun. Also das ist ja mal so eine Sache. Wir werden Spieler bekommen relativ selten ja in Wolfsburg ein Lied, wo das dann halt entsprechend abgefeiert wird. Klar, aber so als Gedankenanstoß für Spieler, die sich das sehr verdient haben, insbesondere dann auch natürlich mit der Leistung dieser Saison, da kann man sicherlich mal drüber nachdenken und das diskutieren. Und dann werden wir mal gucken, wie es dann ausschaut in der kommenden Saison. Ja, und damit sind wir am Ende des großen... Schon? Ja, wir sind sehr lang geworden. Ich glaube, es ist die längste Wölfe-Radio-Sendung, die es je gab, mit dem schönen Titel Saisonrückblick, in Anführungsstrichen. Wie XXL. Wie bei Wetten, das eigentlich heute? XXL, wieder, ne? Ja, genau. Das heute Journal muss noch warten. Mein Lieber. Servus. Das heute Journal ist gleich im Anschluss dann für euch da. Ja, ich möchte mich bedanken, zunächst natürlich bei meinen beiden Gästen, mit denen ich habe die Saison hier Revue passieren lassen. Einmal Wolle Grün. Danke für die Einladung, war wieder sehr schön. Ja, und Schnitzelaus, der eigentlich auf Basti hört. Ja, danke schön. Ja, genau. Ich will auch mal stellvertretend mal Dankeschön sagen, Lenny, für die ganze Arbeit, die Mühe, die du reinsteckst in das Wölferradio. Sehr gerne. Einmal hier am Mikrofon und aber auch im Stadion mit den Kollegen. Ja, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, also das ist ja auch der Punkt, wenn man dann noch was zurückbekommt und das Feedback war wieder toll, auch auf dem Weinfest. Da war dann noch die ein oder andere Flasche Wein bei dem ein oder anderen VfL-Fan dabei, der mich dann offensichtlich erkannte und dann nochmal ein paar lobende Worte übrig hatte. Also kommt gerne und sagt mir, was ihr haltet. Sage ich ja sowieso immer, schreibt mir. Nehmt noch teil an der Umfrage, der Wolfsradio-Umfrage im Wolfsblog, aber auch über Facebook. Da kann man mitmachen, wie euch die Sendung gefällt, wie euch Wölfe Radio Arena Live gefällt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was man noch verbessern könnte oder was man vielleicht auch in der kommenden Saison sich auch nochmal anders überlegen könnte, was euch so ein bisschen vielleicht auch fehlt. Und dann versuchen wir das natürlich umzusetzen, wie es in der Vergangenheit auch der Fall war. Denn, und das Ganze kann ich natürlich sagen, das mache ich natürlich nur für euch, für die Fans. Natürlich macht es mir auch riesen Spaß, aber auch wenn es keinen interessieren würde, dann wäre es auch scheiße irgendwie. Insofern